Irgendwo hinterm Regenbogen gibt es ein Land, von dem ich in einem Wiegenlied gehört habe. Rio Reiser. Johann stand wie jede Pause in der geheimen Raucherecke hinter der Turnhalle, als Linda vom frischen Herbstwind dahergeweht kam. Sie war so klein und dünn, dass Johann befürchtete, ein Windstoß könnte sie fortwehen. Wäre sie keine quirlige Vegetarierin gewesen, dann hätte er sie für magersüchtig gehalten. Sie wirbelte umher wie ein Blatt im wilden Wind. Immer wenn Johann nach ihr greifen wollte, war sie schon wieder weitergeflogen, hin zu ihren Freundinnen, zu ihren Demonstrationen, in ihre Tanzgruppe, in ihre Ängste. »Hast du mal ein Blättchen?« schnurrte Johann. »Mein letztes vom Regen durchweicht.« »Kannst auch eine aktive haben, ich hab genug. Und? Wie war deine Mathe-Klausur?« »Klasse. Ich hab vor der Schule einen Joint geraucht und konnte alles tippeldi-top beantworten. Wie Timothy Leary schon sagte, vor der Schule ein Joint und Mathematik ist dein Freund.« »Spinner! Kommst du heute Abend mit zum Altstadtfest? Anna ist auch dabei. Sie hat eine Flasche Tequila gekauft und wir können bei ihr vorglühen, wenn du magst.« Linda grinste ihn an. Sie hatte sich bunte Plastikkugeln in ihre Dreadlocks geflochten und hielt sie Johann entgegen. »Toll, oder?« »Drollig. Linda, hältst du mich wirklich für einen Spinner?« Linda überlegte zu lange. Sie sah niedlich aus mit ihren Sommersprossen, die sie sich in einem sozialistischen Sommerzeltlager wie Sternschnuppen eingefangen hatte. »Du bist anders als die anderen. Ich kenne sonst keinen, der Timothy Leary, Buddha, Marx und Hermann Hesse liest. Wenn du mich so fragst, ja, du bist ein Spinner. Du hast lange Haare, du läufst wie ein Hippie herum und manchmal versteht man nicht, was du einem erzählen willst. Du bist einfach anders als die anderen Jungs von der Schule. Ich kann mir kaum vorstellen, wie du ein rasantes Auto fährst, eine coole Marlboro rauchst und mit anderen Jungs von der Schule über Blondchen und ihre Tittchen plauderst. Außerdem bist du immer nur mit Mädchen unterwegs. Aber das macht nichts. Ich bin auch eine kleine Verrückte. Deswegen lass uns heute gemeinsam auf die Piste gehen.« »In die Kiste?« »Nein, mein kleiner Spinner, auf die Piste!« Die Pausenglocke schellte. »Na schön, wann treffen wir uns bei Anna?« John drückte seine Zigarette an der Turnhallenwand aus und hinterließ so einen weiteren Punkt im noch unvollendeten Peace-Zeichen. Um 6. Um 8 wankten 3 glühende Gestalten zum Altstadtfest. Anna hielt die inzwischen fast leere Tequila-Flasche in ihrer Hand, Johann eine Flasche Federweißer und Linda hielt sich an Anna fest und sang und tanzte mit ihr das Tequila-Lied. Badabadabadabadabadabadabada, Tequila! Johann beschränkte sich darauf, das Tequila mit tiefer Stimme mitzusingen. Sein Po war feucht, weil er gerade aus Übermut zum ersten Mal ein Bidet benutzt hatte und anschließend nicht wusste, welches Handtuch er benutzen sollte. Klopapier wäre die Lösung gewesen, fiel ihm ein. Er dachte an das Haus von Annas Eltern im Amalienweg, das so groß war, dass man um jedes Möbel herumspazieren konnte. Er verglich die Villa mit der kleinen Mietwohnung in einer sanierten Arbeitersiedlung, die er mit seinem Vater bewohnte. Amalienweg versus Wuppertaler Straße. Anna und Don, goldener Tequila und bronzenes Karlsquell. Badab, badab, badab, badab. So kamen sie beim etablierten Altstadtfest an und drehten eine Runde. Wie jedes Jahr war die Altstadt übersät mit Schnickschnackständen, die Schmuck, 100 Gramm nur 2,50 Mark Süßigkeiten, Gewürze und das legendäre 1 Meter Bratwürstchen anpriesen. Auf 4 Bühnen spielten Blues- und Rockbands die gleiche alte Leier. Oh, come on, baby, let the good times roll. Schau mal, Herr Lerchmann! Linda zeigte auf den Gitarristen der Bluesy Shoes, der Englisch- und Musiklehrer war. Anna glotzte verblüfft. Wow, der kann Gitarre spielen? Vielleicht hat Hannah deswegen eine Affäre mit ihm. Welche Hannah? Hannah aus der 13. Die Streberin, die auf dem letzten Schulfest Geige gespielt hat. Die Hannah mit Frank Lerchmann, bist du sicher? Na klar, die ganze Schule spricht schon davon. Und außerdem habe ich die beiden in der Stadt beim Eisessen gesehen. Annas Gesicht verzog sich, als hätte sie alle Tequila-Zitronen auf einmal verspeist. Ist das nicht eklig? Mit Herrn Lerchmann? Immerhin hat er schöne lockige Haare und hat sich für sein Alter gut gehalten, warf Johann ein. Wollen wir Kettenkarussell fahren? Yippie! Kreischte Linda. Anna sah etwas bleich aus. Bei mir dreht sich auch so schon alles. Ich glaube, ich gehe besser nach Haus, bevor ich aus dem Kettenkarussell breche. Linda schaute mitfühlend. Oh, schade. Sehen wir uns dann morgen im Disco? Wenn ich wieder fit bin, mal schauen. Wir telefonieren. Anna verschwand in der trunkenen Menschenmasse. Johann und Linda gingen zum Karussell. Er verbarg die federweiße Flasche tief in einem Gebüsch neben dem Karussell, kam etwas verschrammt und stolz zurück, kaufte zwei Tickets von dem Geld, das ihm sein Vater gegeben hatte, und sie setzten sich in zwei nebeneinander schwebende Metallkörbe. Das Karussell begann sich zu drehen, und Johann spürte ein Kribbeln in seinem Bauch. Sie streckten ihre Beine und Arme in die Luft und schrien wild. Johann freute sich über die kreisenden Stände, die vielen periodisch wiederkommenden Gerüche und Geräusche, die verschwimmenden Lichter. Er drehte sich in seinem Korb herum, drückte Lindas Hand, ließ sie wieder los. Das Karussell drehte sich langsamer, stoppte und sie schlenkerten aus ihren Sitzen heraus in ein immer noch kreisendes Fest. Johann ging zurück ins Gebüsch, um die Federweißerflasche zu holen. Nachdem er die Flasche geholt hatte, nutzte er die Gelegenheit, stellte sich neben einen Baum und pinkelte. Ein anderer hatte anscheinend die gleiche Idee, folgte ihm, stellte sich neben ihn, aber anstatt seine Hose zu öffnen, beugte er sein Gesicht nach vorn. Er brach sich und traf mit einigen Spritzern Johanns Schuhe und Wildlederhose. »Ey, du kotzt mich an«, stellte Johann fest. Wäre der Kerl neben ihm nicht einen Kopf größer gewesen, hätte er kein Metallica-T-Shirt angehabt und wäre Johann kein Pazifist gewesen, dann hätte es eine Schlägerei gegeben. »Deine Aufregung in allen Ehren, aber ich habe gerade ein anderes Problem. Klär das mit meinem Manager«, antwortete die Gestalt. Johann starrte ihn an, bemerkte, dass an den Tatsachen nichts zu ändern war und ging aus dem Gebüsch zu Linda zurück. »Hast du Taschentücher? Ich wurde gerade angekotzt.« Linda lachte. Das seinen Mageninhalt speiende Ungeheuer kam aus dem Gebüsch hervor und stellte sich unaufgefordert zu Johann und Linda. »Entschuldigung, ein Liter Bier, eine Meter Bratwurst und eine Fahrt im Kettenkarussell waren einfach zu viel. Aber jetzt geht's mir wieder gut. Kalle ist mein Name. Kalle Bass.« Er reichte Johann seine Hand. »Ich bin Johann. Deine Hand kannst du behalten.« »Ich sag einfach John zu dir. Ist einfacher. Aber eigentlich siehst du eher wie ein kleiner Don Juan aus.« »Genau, ich nenne dich Don John.« »Don John?« Linda lachte und öffnete den Federweißer. Kalle zog einen Plastikbecher aus seiner Jeansweste, die mit Aufnähern von Metalbands übersät war. »Kannst du mir einen kleinen Schluck abgeben? Meine Kehle brennt noch.« Linda schenkte ein. »Linda, er hat mich gerade angekotzt. Du kannst ihm doch keinen Federweißer schenken.« Johann wischte mit einem Taschentuch Hosenbein und linken Schuh ab. Kalle hustete und antwortete, »Doch, Linda kann. Danke. Ich werde mich auch dafür revanchieren. In einer Stunde habe ich einen Auftritt mit meiner Band DJ Simon von Sing Sing und die Hardcore-MCs. Wir spielen auf der kleinen Bühne vor der Altstadtkirche. Wenn ihr vorbeikommt, kann ich für Bier und kleine Feiglinge sorgen. Ich muss jetzt weiter. Vielen Dank für die gute Betreuung und bis dann.« Er winkte und verschwand. »Don John«, Linda kicherte. »Johann, bitte. Du kannst mich doch nicht von einem kotzenden schwarzen Ungeheuer umtaufen lassen.« »Doch, ich kann«, antwortete Linda. »Don John passt besser zu dir als Johann. Johann klingt wie ein öde, petöte Streber aus einem Latein-LK. Don John klingt wie Erdbeerperwein mit Himbeereis.« »Wenn du meinst, sag einfach Don zu mir.« Die weibliche Logik hatte ihn überzeugt. Er wusste, dass jeder Widerspruch vergebens war. Don und Linda schlenderten weiter über das Fest und betrachteten dickbäuchige Männer an Bierständen und Frauen, die auf Stöckelschuhen über das Kopfsteinpflaster starksten. Sie tanzten kurz zu einer Ethno-Jazz-Band, die bereits ihre einzige Zugabe spielte. Sie tranken Federweißer und Don taufte Linda Häuptlingstochter Weiße Feder. Sie entdeckten betrunkene Mitschüler. Linda entdeckte betrunken ihre Eltern. »Don, lass uns umdrehen. Da vorne sind meine Eltern und ich möchte nicht, dass sie mich so sehen.« Als sie vor der kleinen Bühne standen, spielte schon Kalles Band. DJ Simon von Sing Sing stand in einem schwarzen Anzug mit gelber Krawatte auf der Bühne und sang »What is Love« von Hathaway, allerdings mit deutschem Text. »Was ist Liebe? Mädchen, verletz mich nicht mehr.« Er stellte die Band vor. »Sagt Hallo zu den Hardcore-MCs, der intergalaktischen Gruppe des ganzen Universums. Am Schlagzeug unsere einzigartige Rhythmusmaschine direkt aus Bongovana, heute hier auf der Bühne. Tom, Tom, Tom.« Schlagzeug-Solo. »Am Bass der tiefe und schwärzeste Bassist, importiert aus dem Planeten Heavy Metal. Kalle Bass.« Bass-Solo. »Und nun an der Gitarre. Er hat den Blues und den Techno im Blut. Unser einzigartiger Johnny Guitar.« Linda hüpfte in die Luft und fing dann an zu tanzen. Don hingegen setzte sich auf den Bordstein und drehte sich eine Zigarette. Gar nicht mal schlecht für eine Schülerin, dachte er, während er Lindas Tanzbewegung verfolgte. Gar nicht mal schlecht für eine Schülerband, dachte er, als er die Band betrachtete. DJ Simon von Sing Sing und die Hardcore-MCs spielten gerade Mr. Vain. Er hatte dieses Lied bisher gehasst, aber in der deutschen Übersetzung klang es fast schön. Ich weiß, was ich will, und ich will es jetzt. Ich will dich, denn ich bin Herr Eitel. Nach dem Gig kam Kalle mit seinem im Koffer verstauten Bass zu Linda und Don an die Theke. 3 Bier, bitte. Er bezahlte mit 3 Papiergutscheinen. Das haben wir uns verdient. Unser Schlagzeuger baut jetzt ab und der Rest der Band fährt gleich in den Übungsraum. Ich habe mich abgeseilt, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es das Recht eines Bassisten ist, sich aus solchen Sachen herauszuhalten. Dafür stehe ich im Hintergrund, muss doofe Grimassen schneiden und bekomme keine Groupies ab. Undank ist der Bassistenlohn. Wie geht's deiner Hose? Wieder besser. Ich habe mir Räucherstäbchen gekauft, habe eines gerade direkt neben meiner Hose abgefackelt, sodass der Rauch ins Hosenbein stieg und jetzt riecht es nach Sandelholz. Klasse. Und wie fandet ihr unseren Auftritt? Fragte Kalle. Super, antwortete Linda. Erstklassig, sagte Don. Es war das erste Mal, dass mir der Mist aus den Charts gefallen hat. Persönlich mag ich eher die psychedelische Musik der späten 60er Jahre. Kalle unterbrach. Smells like beer spirit. Und trank. Don fuhr fort. Mein Musiklehrer sagte mal, dass der Pop in den 80ern nur versuchte, kühl zu sein, um es in den 90ern zu werden. Eigentlich hat er recht, aber wenn ich mir eure Version anhöre, dann liegt unter der Oberfläche der stupiden Beats, unter der ganzen Elektronik ein poetischer Kern verborgen. Schleim jetzt nicht rum. It's only rock'n'roll, but we like it, sagt Johnny Guitar immer. Linda schaute ihn fragend und ein wenig bewundernd an. Heißt du eigentlich wirklich Kalle? Nein, Carsten. Mein Basslehrer meinte in der ersten Stunde, dass Carsten ein Name für einen Physiker, aber nicht für einen Musiker sei, und deshalb nannte er mich Kalle Bass. Linda schaute auf ihre Uhr und erschrak. Don John und Kalle Bass, ich werde euch jetzt allein lassen. Ich muss um 1 zu Hause sein. Kalle formte seine Hand zu einer Spraydose. Oh, schade. Dann brauchst du jetzt Leidi, das Mitleid aus der Sprühdose. Ein Sprühstoß genügt und schon sind all deine Sorgen verflogen. Psst, mach dir keine Sorgen. Ich werde deinen Freund schon gut unterhalten. Linda verschwand. Don und Kalle blieben am Bierstand. Don, hast du eigentlich was zum Rauchen? Ja, die deutsche Mischung. Schwarzer Afghaner, roter Libanese und gelber Pakistani. Wirklich? Nein, nur Einheitsplatte. Besser als nichts. Dann lass uns mal hinter die Kirche gehen und ich baue uns ein. Nein, ich baue. Das ist meine Spezialität. Na gut, ich hole uns noch 2 Bier und dann lass uns einen rauchen gehen. Hinter der Kirche lag ein alter Friedhof mit einer Bank. Im Hintergrund plänkelte die nächste Band Smoke on the Border, während Don geschickt ein Joint bastelte und diesen Kalle zum Anrauchen überreichte. Ah, das schmeckt lecker. Ein guter Jahrgang, wenn man einmal vom Abgang absieht, der ein wenig nach Autoreifen schmeckt, sagte Kalle. Stimmt, aber in 2 Wochen wird alles wieder gut. Dann ist Erntezeit, sagte Don. Baust du selbst an? Ja, mein Vater ist nur selten zu Hause und kann einen Gummibaum nicht von einer Cannabispflanze unterscheiden. Außerdem ist er froh, dass ich mich überhaupt um irgendetwas kümmere. Mein Vater würde mich 4 teilen, wenn er wüsste, dass ich kiffe. Wie alt bist du eigentlich? 17. Ich auch. Du siehst allerdings mindestens 5 Jahre älter aus. Danke, das haben Metaller so an sich. Wenn sie jung sind, sehen sie alt aus und wenn sie alt sind, benehmen sie sich so, als wären sie noch jung. Das klingt gut. Bevor du weitere Fragen stellst, kann ich dir gleich meine Eigenschaften erzählen. 11. Klasse, neue Oberschule, Lieblingsband The Doors, keine besonderen Hobbys, abgesehen von Drogenexperimenten, die ich in meiner Freizeit durchführe. Drogenexperimente? Ja, vor einem halben Jahr habe ich mir das Buch Psychoaktive Pflanzen gekauft und ich habe mir das Ziel gesetzt, alle Pflanzen einmal durchzuprobieren, abgesehen von den Nachtschattengewächsen und Ayahuasca. Ich nehme keine Drogen, deren Namen ich nicht aussprechen kann. Ich habe auch ohne sowas Psychos genug, deshalb trink und kiffe ich nur. Ist auch keine schlechte Wahl. Bisher hatte ich nur negative Erfahrungen. Die meisten Pflanzen haben widerlich geschmeckt und hatten auch keine Wirkung. Kaba war das widerlichste. Eine Wurzel aus der Südsee, die man mehrere Stunden lang durchkaut, in Milch spuckt, einen Tag stehen lässt und dann trinkt. Es ist so, als würde man 1 Liter Seife trinken. Der Mund wird taub, aber ansonsten merkt man nichts. Zumindest nichts, was mit einem Joint vergleichbar ist. Trotzdem forsche ich weiter. Ich bin Visionar. Kalle unterbrach. Es fährt ein Bier nach nirgendwo. Und trank. Don fuhr fort. Ob der Sinn des Lebens in dieser oder der nächsten Welt liegt, ist die wichtigste Frage, die es gibt. Christen hoffen auf die nächste Welt, Materialisten auf diese. Ich stehe zwischen diesen Standpunkten und versuche in dieser Welt einen Blick in die nächste zu werfen. Irgendwann werde ich die ideale Droge finden, das Einstiegstor in eine schönere, bessere und tollere Welt. Selbst wenn sie hinterm Regenbogen liegt. Ach, liebe Drogen öffnet mir, auch lebend schon die Himmelstür. Ich bin der festen Überzeugung, dass es mehr als alles geben muss. Mir ist das heute alles schon genug. Ich bin voll. Wollen wir uns wann anders unterhalten? Gibst du mir deine Nummer gegen Kummer? Ja, kann ich gern machen. Na, dann wünsche ich dir eine schöne Nacht. Die hatte Don. Er saß bis zum Morgengrauen auf der Friedhofsbank. Er hörte das Fest in der Ferne, Geräusche, die nach und nach in der Nachtstille verschwanden, bis nur noch das Knistern der Zigarette und das viertelstündliche Läuten der Turmuhr hörbar waren. Er betrachtete den Grabstein eines Alten, auf dem »Niemands Knecht« und »Niemands Herr« mit Ellen geschrieben stand. Er wusste, dass er an einem magischen Ort saß. Er wusste, dass seine ausgesetzte leere Bierflasche im Laufe des folgenden Tages auf unerklärliche Art verschwinden würde. Er rauchte und träumte von Lindas Sommersprossen.